Kann der Darm lernen? Denken. Was ist das eigentlich? Selbst nach Jahrzehnten intensiver Hirnforschung hat die Wissenschaft zwar inzwischen ziemlich viele Funktionen in unseren Köpfen aufgeklärt und beschrieben, aber was Denken wirklich für ein Prozess ist, was es molekular bedeutet, das wissen wir immer noch nicht. Denken bleibt fürs Erste ein unerklärlicher Vorgang. Wie können wir Denken beschreiben? Es ist die innere Beschäftigung mit Vorstellungen, Begriffen und Erfahrungen, mit dem Ziel, eine Erkenntnis zu erlangen. Bewusst wird dabei meist nur das Ergebnis. Denken kann spontan, zum Beispiel durch Sinneseindrücke, ausgelöst werden, oder es wird abstraktiv-konstruktiv entwickelt. Automatisches Denken verläuft dabei unbewusst, bewusstes Denken kann kontrolliert werden. Wenn Denken aber nicht in jedem Fall Bewusstsein voraussetzt, könnte man dann sagen, dass auch das Bauchhirn denkt? Denn es lernt, es speichert Erfahrungen ab und hat sie beim nächsten Mal wieder parat. Lernen ist die Voraussetzung für Denken. Die viel wichtigere Frage ist deshalb zunächst: Kann der Darm lernen? Selbst der Schimmelpilz als simpler Einzeller hat ein Gedächtnis. Er markiert bei der Nahrungssuche Areale chemisch, damit er sie nicht ein zweites Mal aufsucht. Also hat er mit einer Art ausgelagertem Gedächtnis die Fähigkeit entwickelt, seine Umgebung systematisch nach Nahrung abzusuchen. Welche Möglichkeiten hat da erst ein komplexes Gebilde wie das Bauchhirn? Für die einfachste Form von Lernen braucht es ganz wenig. Das hat der Neurowissenschaftler und Nobelpreisträger Erik Kandel an der Aplysia gezeigt, einer Meeresschnecke, die ein sehr einfaches Nervensystem besitzt. Kandel zeigte, dass der Rückzugsreflex der Kiemen, ausgelöst von einer motorischen Nervenzelle, immer schwächer wird, wenn eine Sinneszelle wiederholt berührt wird. Das liegt daran, dass immer weniger Calcium in die Synapse einströmt und damit weniger Botenstoffe ausgeschüttet werden. Wurde das Experiment über längere Zeit immer wieder durchgeführt, wurde irgendwann der synaptische Kontakt geringer. Die Schnecke gewöhnte sich an den Reiz. Man nennt das Habituation. Kandel konnte durch Reizung anderer Nerven auch eine Sensitivierung, Langzeitaktivierung des Reflexes auslösen. Grundlage von Lernen ist also sowohl Hemmung wie auch Aktivierung von Nerven. Übertragen auf das Bauchhirn bedeutet das, falls es lernen kann, müssten dabei neue Verschaltungen und Nervenbahnen aktiviert werden. Die komplexen Strukturen dafür sind vorhanden. Die adäquaten Reize im Magen-Darm-Trakt sind Wanddehnung und Schleimhautberührung. Der Neurogastroenterologe Terry Smith konnte zeigen, dass sie es sind, die den peristaltischen Reflex auslösen. Dabei führte die Wiederholung eines einzelnen Reizes zu einer Gewöhnung, Habituation. Die Wirkung schwächte sich also mit der Zeit ab. Gleichzeitig aber verstärkte sich die Reaktion auf den jeweils anderen Reiz, Potenzierung. Das bedeutet, dass neue Verschaltungen gebahnt wurden. Das Bauchhirn hat gelernt. Einen weiteren Hinweis hierfür liefern Experimente, die eine zusätzliche Form der Potenzierung nachwiesen. Peter Holzer, Professor für experimentelle Neurogastroenterologie in Graz, ließ im Labor in getakteten Abständen Flüssigkeit in ein Stück isolierten Darm fließen. Mit wachsendem Druck löste das Kontraktionen aus, die durch ein Medikament blockiert wurden. Beschleunigte man aber den Vorgang, verkürzte also die zeitlichen Abstände, dann begann der Darm sich wieder zusammenzuziehen. Er lernte, der pharmazeutischen Manipulation zu widerstehen. Wenn ein Reiz also nicht nur wiederholt, sondern beschleunigt wird, merken sich die Synapsen der Netzwerke im Darm die Erfahrung und verstärken ihre Reaktion. Anhaltende Beschwerden. Dass der Darm dieses Verhalten zeigt, kann erst dann als Lernen interpretiert werden, wenn Nerven im Bauch die auch im Gehirn nachgewiesenen typischen Lern- und Gedächtnismuster zeigen, zum Beispiel Langzeitpotenzierung. Genau dies wurde von dem australischen Neuroanatom John Barton Furness gezeigt. Als er in Analogie zur Hirnforschung im Bauchhirn Nervenzellen kurzfristig elektrisch stimulierte, blieben sie noch über Stunden übererregbar. Genau dies ist Langzeitpotenzierung, Grundlage von Lernen und Gedächtnis. Die molekularen Mechanismen dieser Langzeitpotenzierung, Aktivierung von Proteinkinase und Phosphorylierung von Ionenkanälen im Bauchhirn, sind identisch mit vergleichbaren Vorgängen beim Lernen der Aplysia und in den hochentwickelten Nervenzellen des Hippocampus, einer Hirnregion, die bei uns Menschen für Lernen und Gedächtnis verantwortlich ist. Auch die chemischen Grundlagen der Langzeitpotenzierung, die beteiligten Botenstoffe und die zellulären Prozesse sind dieselben. Die mögliche klinische Relevanz dieses Lernens zeigte sich in den 1980er Jahren, als der amerikanische Physiologe Jeffrey Michael Palmer an einem Infektionsmodell zeigen konnte, dass auch eine abgeklungene Infektion oder chemisch-toxische Entzündungen eine langanhaltende Übererregbarkeit der Nerven hinterlässt. Das könnte erklären, warum Patienten noch lange nach Abklingen einer infektiösen Darmentzündung weiter an den Symptomen leiden. Man nennt das postinfektiöses Reizmagen- oder Reizdarmsyndrom. Thomas hatte übrigens wegen solcher Fragen 1989 glatt den Mauerfall verpasst, weil er im Dienste der Wissenschaft in seinem Labor in den USA bis um 4 Uhr morgens fasziniert einer zyklisch feuernden Zelle in einem Meerschweinchendarm zusah. Er wollte wie Palmer herausfinden, ob eine überstandene Trichineninfektion eine Langzeitpotenzierung auslöst, also letztlich, ob der Darm lernen kann. Pawlow im Darm. Der nächste Schritt des Lernens ist die klassische Konditionierung, Lernen durch Assoziation, wie das der russische Physiologe Pawlow mit seinen berühmten Hundeexperimenten gezeigt hat. Die Tiere reagierten auf die Gabe von Futter mit Speichel. Das wurde mit einem Licht- oder Tonsignal kombiniert. Wurde das Futter nach einiger Zeit weggelassen, lösten die Signale dennoch die Sekretion aus. Eine klassische Konditionierung setzt voraus, dass, wenn man einen Sensor stimuliert, ein normalerweise damit nicht verbundenes Nervennetz zur Reaktion gebracht werden kann. Wenn man also einen Fühler der Aplysia-Schnecke leicht berührte, dort, wo die Augen sitzen, dann würde sie ihren Fühler einziehen. Wenn man nun die Berührung mit einem Lichtimpuls kombinierte, dann müsste bei einer erfolgreichen Konditionierung nach einer Weile das Licht allein ausreichen, um den Rückzugsreflex auszulösen, ohne dass die Schnecke berührt wird. Dieser Vorgang müsste sich bei einer Wiederholung außerdem beschleunigen. Mehrere Studien haben tatsächlich gezeigt, dass sich die Aplysia-Schnecke auf diese Weise konditionieren lässt. Und wir haben gesehen, das Bauchhirn hat mindestens die gleichen Voraussetzungen wie die Aplysia. Wir glauben, dass gastrointestinale Symptome wie Übelkeit, Durchfall oder Bauchschmerzen in bestimmten Fällen Folge eines solchen Lernprozesses sein können. Ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen müssen, reagieren oft mit Übelkeit auf die Medikamente. Diese ist so unangenehm, dass bald schon die Begleitumstände der Chemotherapie zum Auslöser von Übelkeit oder zumindest Aversionen werden, zum Beispiel Geruch und Geschmack des davor eingenommenen Essens. Solche gelernten Reaktionen könnte es auch im Bauchhirn geben. So sehen wir manchmal, dass Reizdarmpatienten ohne Beschwerden durchschlafen, aber beim Klingeln des Weckers, der die Anforderungen des Alltags ankündigt, sofort Krämpfe bekommen. Gezieltes Lernen? Die nächste Stufe von Lernen nach Habituation, Langzeitpotenzierung und Pawlowscher Konditionierung wäre eine instrumentelle Konditionierung. Darunter versteht man das Lernen durch Belohnung oder Bestrafung. Ein Beispiel. Normalerweise löst Dehnung Kontraktionen aus. Tritt im Darm eine Engstelle auf, kommt es zunächst davor zu verstärkten Kontraktionen und Dehnungen, um das Hindernis zu überwinden. Gelingt das nicht, erschlafft der Darm, um sich nicht selbst zu schädigen. Das Bauchhirn schüttet hemmende Transmitter aus, der Druck lässt nach. Dies ist zunächst ein akuter Schutzmechanismus, eher ein Reflex. Würde er zukünftig generell, auch ohne ein solches Hindernis auftreten, könnte dies als Hinweis auf instrumentelles Lernen gedeutet werden. Das ist bislang aber nicht gezeigt worden. Die Sensoren im Bauchhirn messen kontinuierlich die Muskelspannung. Wird diese durch Krämpfe erhöht, sorgen sie dafür, dass hemmende Botenstoffe die Spannung lösen. Nichts anderes machen Medikamente, Spasmolytika. Kann das Bauchhirn auf ähnliche Weise lernen, auch Schmerzen zu vermeiden? Zunächst einmal weiß es gar nicht, was Schmerz bedeutet. Schmerz ist die Bewertung von speziellen Nervenimpulsen von Nozizeptoren durch das Gehirn. Das Bauchhirn ist allerdings an der Entstehung beteiligt, da Schmerzfasern in der Darmwand sehr sensibel auf jede Änderung in ihrem Umfeld reagieren. Liegt eine akute Entzündung im Darm vor, dann werden diese Nozizeptoren sensibilisiert, sodass die Kontraktionen des Darms als schmerzhaft empfunden werden. Umgekehrt hat das Bauchhirn die Fähigkeit, durch gezielte Entspannung der Muskulatur die Aktivierung der Schmerzsensoren zu verhindern. Diese können auch direkt durch Botenstoffe, die das Bauchhirn produziert, ruhig gestellt oder auch umgekehrt verstärkt werden. Das Gehirn hat dabei nur die Aufgabe, das Verhalten zu steuern, also für eine Ruhigstellung des Körpers zu sorgen und über eine sympathische Aktivierung den gesamten Magen-Darm-Trakt ruhig zu stellen.